Also gut, das waren so zwei Haupt-Essentials, die man hier rausholen konnte. Wie liegt denn mit der Zeit? Die halbe Stunde ist bestimmt schon um, ne? Oder? Ich habe jetzt nicht so auf die Uhr geguckt. 35 Minuten. Na wunderbar. Also dann geht es ja doch wahrscheinlich in ein Stündchen rein. Aber wenn Fragen, irgendwelche Zwischenfragen, Interventionen, wenn es zu monoton und so weiter wird, bitte ich sofort so. Oder einfach Verständnisfragen, irgendwelche Worte. Ja, vielleicht vor alle Ansprachen. Danke, danke. Der Regelbegriff, den Dubois hat, der Kollektor-Borsch, der von Crochet. Das heißt, die französische Interpretation von Hegel. Und das ist natürlich eine bestimmte Richtung. Und vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Das geht mir jetzt noch. Ich würde gerne darauf kommen. Also, oder wir sollten das dann mal beziehen. Aber jetzt im Moment will ich eine, die knappste mögliche Skizze der kleinen Geschichte der SI geben. Mir ging es nur darauf, also ich bin ja sehr dankbar, dass du darauf hinweist, wie schwierig und kompliziert diese ganze ideengeschichtliche Genese ist, damit man ein gewisses historisch-materialistisches Verständnis dafür überhaupt entwickeln kann und nicht von heute aus Sachen zurück. Projiziert. Und andererseits aber der Gegentendenz, die Benjamin auch immer so kritisiert hat, dem bloßen Einfühlen, ja, dass man dem auch entgeht. Deswegen würde ich sagen, pardon. Wollt ihr jetzt erst auf die noch weiter eingehen? Oder? Nein, nein, ich wollte nur sagen, weswegen ich das wichtig finde, dass wir später in gebührlicher Zeit und Raum darüber diskutieren. Aber dass das jetzt nicht geht. Ja, vielen Dank, dass du das so nochmal fragst, weil das war wirklich etwas, ging alles durcheinander. A, ich möchte nicht jetzt auf den Lebensbegriff eingehen, das möchte ich aber gern später tun, zusammen mit solchen Essentials wie Arbeitsbegriff, Begrifflichkeit, Leben und einigen anderen, die ich jetzt im Verlauf dieser kurzen Geschichte auch versuche rauszukristallisieren, als Aktualisierungsstreitpunkte sozusagen für die kritische Theorie heute. Und möchte aber kurz antworten, dass der Lebensbegriff den sowohl von dem Nietzscheanisch und Bergsonschen Frankreich Strang her überkommen ist und ist auch, hauptsächlich macht sich an dem Namen Van Eygem fest, ja, und bei anderen und auch so diffus in der Prosa der Situationisten immer wieder durchschimmert, durchschlägt, ja. Das ist so ein Kippen, so eine Oszillationsbewegung. Worauf es aber zum Beispiel auch in dem Buch hier von Stefan Griegert ankommt, ist dieser Debord'sche Strang, der nicht eigentlich kaum über den Nietzscheanischen läuft. Wir haben das auch in den Büchlein, in dem kleinen zweiten Band, was so Glossarcharakter und Arbeitscharakter als kleines Organon haben wir es bezeichnet, woher dieses Lebensphilosoph, das Lebensphilosoph überhaupt heißt, was Nietzsches Lebensbegriff ist und wie das bei denen spukt, ja, oder zu Buche schlägt. Entwickelt, aber man muss da sehr, sehr genau hingucken und kann nicht allen denselben Lebensbegriff unterstellen. Der Debord'sche Strang, das ist, um es jetzt nochmal wirklich durch Name-Dropping zu markieren nur, ja, der läuft kaum über Nietzsche und sonst wen, sondern der läuft ganz, ja, ich riskiere jetzt mal das missverständliche Wort orthodox sozusagen, von Marx über Lukács. Und das Faszinierende, denke ich, nur einmal an dem Abend gesagt, darauf hingewiesen und dann nie wieder, nur so ein winziger Blick, da könnte man wirklich locker eine Dissertation gleich darüber mal anfangen, mit großem Gewinn. Das ist nämlich das zeitgleich der späte Lukács. Ganz ähnliche Entwicklungen in seinem Werk, wir haben es öfters auch herangezogen, zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins, zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins und nicht, nicht ein gegen Heidegger, wie oft dann missverstanden wird, wenn man das Wort Ontologie hört, sondern genau das Gegenteil. Historisch-materialistische, sozusagen Hyperdialektik des gesellschaftlichen Seins in seinen ganzen entwickelten Fetischgestalten, um in der Aufarbeitung von 1923, eine Abarbeitung dieser 1923er Überhegelung. Und der macht ganz ähnliche Sachen, so auf Alltagsleben und so weiter, ohne das zu wissen, dass die Sozialisten das dort im Westen machen. Und die machen Ähnliches auf ihre ganz komprimierte, aphoristische Art und so essayistische Art, wie der Alte das da drüben macht, als Dissident. Und das ist immer eine Sache, die eine Reihe von Marx, Lukács, Benjamin, habe ich schon erwähnt, die zu Debord führt. Und diesen Strang, der hat uns auch interessiert. Das ist für uns der interessanteste Strang. Wir verschweigen aber nicht oder diskriminieren nicht, dass es auch diesen vitalistisch-nietzscheanischen Strang gegeben hat. Und es ist gerade spannend zu sehen, wie die ganzen Auseinandersetzungen, die rigiden Auseinandersetzungen in der SI dann, die ganzen Ausschlüsse und so weiter, wie die eben durch dieses Hin und Her geworfen werden, zwischen diesen verschiedenen theoretischen Aneignungsversuchen eben auch sich vollziehen. Wie zum Beispiel mit einem Hegel-Zitat, das ganz kurz nochmal, da wird halt dann auch zur Phänomenologie, die de Boer sehr gern zitiert immer hat, wird dann halt auch auch dann bei der Auflösung der SI nochmal genüsslich zitiert, diese eine Partei beweist sich erst dadurch, so Hegel in der Phänomenologie des Geistes, als die Siegende, dass sie in zwei Parteien zerfällt, denn darin zeigt sie das Prinzip, dass sie Bekämpfte an ihr selbst zu besitzen und hiermit die Einseitigkeit aufgehoben zu haben, in der sie vorher auftrat. Das Interesse, das sich zwischen ihr und der anderen teilte, fällt nun ganz in sie, die Partei, und vergisst der anderen, weil es in ihr selbst den Gegensatz findet, der es beschäftigt. Zugleich aber ist er in das höhere siegende Element erhoben worden, dieser Gegensatz, worin er geläutert sich darstellt, sodass also die in einer Partei entstehende Zwietracht, welche ein Unglück scheint, vielmehr ihr Glück beweist.